50 languages. 73. 73. Etwas dürfen. Etwas dürfen. Darfst du schon Auto fahren? Darfst du schon Auto fahren? Darfst du schon Alkohol trinken? Darfst du schon Alkohol trinken? Darfst du schon allein ins Ausland fahren? Darfst du schon allein ins Ausland fahren? Dürfen. Dürfen. Dürfen wir hier rauchen? Dürfen wir hier rauchen? Darf man hier rauchen? Darf man hier rauchen? Darf man mit Kreditkarte bezahlen? Darf man mit Kreditkarte bezahlen? Darf man mit Scheck bezahlen? Darf man mit Scheck bezahlen? Darf man nur bar bezahlen? Darf man nur bar bezahlen? Darf ich eben mal telefonieren? Darf ich mal eben telefonieren? Darf ich mal eben etwas fragen? Darf ich mal eben etwas fragen? Darf ich mal eben etwas sagen? Darf ich mal eben etwas sagen? Er darf nicht im Park schlafen. Er darf nicht im Park schlafen. Er darf nicht im Auto schlafen. Er darf nicht im Auto schlafen. Er darf nicht im Bahnhof schlafen. Er darf nicht im Bahnhof schlafen. Dürfen wir Platz nehmen? Dürfen wir Platz nehmen? Dürfen wir die Speisekarte haben? Dürfen wir die Speisekarte haben? Dürfen wir getrennt zahlen? Dürfen wir getrennt zahlen?